Hallo Welt, hier ist das erste deutsche Krähennest. Mein Name ist Vako und ich mache heute wieder einen Kandidatinnen-Podcast. Bei mir habe ich den Frank Herrmann, auf Twitter Herr Frankmann, im Netz Orange Bay und auf unserer Liste zur Bundestagswahl auf Platz 4. Hallo Frank. Ja, hallo Vako. Freut mich, hier zu sein und mit dir zu sprechen. Und bin gespannt auf Fragen, die du mir, glaube ich, stellen möchtest, oder? Ja, ganz genau. Ich lese auf unserer Webseite, beziehungsweise eigentlich weiß ich das auch, das muss ich ja gar nicht lesen. Du bist momentan Landesvorsitzender der Piraten NRW. Du bist Themenbeauftragter für Datenschutz der Piratenpartei Deutschland. Und zurzeit arbeitest du als politischer Berater in Brüssel. Das ist soweit richtig, ne? Das ist korrekt wiedergegeben, ja. Was macht ein politischer Berater in Brüssel? Ja, ich bin Berater und assistiere dem Patrick, unserem deutschen Europaabgeordneten hier in Brüssel. Und er ist ja sehr aktiv in Bereichen Datenschutz, biometrische Kameras, Technik, alles, was mit Daten im Netz zusammenhängt. Und er braucht Unterstützung, dafür bin ich da. Und dafür bist du auch nach Brüssel gezogen oder geht das von Ratingen aus? Nein, das ist ein Vollzeitjob, also mindestens 100%, eigentlich sogar noch mehr. Und dafür bin ich nach Brüssel gezogen. Und auch wenn jetzt die letzten Monate oder das gesamte letzte Jahr hier quasi im Homeoffice verbracht wurde, nur online gearbeitet wurde, hätte man theoretisch von überall machen können, aber auch da ist die Anforderung, das hier aus Brüssel zu machen. So bin ich halt auch hier und die anderen vom Team, man ist ja nicht alleine, sind halt auch hier in Brüssel. Der letzte große Aufreger, erst ein paar Tage her, aus der Richtung Bundesregierung, war, dass der Bundestag zugestimmt hat einem Gesetz, was es dem Verfassungsschutz und zwar allen 19 Geheimdiensten in Deutschland erlaubt, Staatstrojaner zu nutzen, um uns auszuspionieren. Kannst du kurz erklären, was Staatstrojaner sind und warum das so heikel ist? Ja, da geht es im Prinzip darum, auf den mobilen Endgeräten, die wir Smartphones und sonst wie nennen, Software unterzubringen, um da Daten auszuleiten, bevor sie übers Netz verschlüsselt übertragen werden zum Gesprächspartner, damit halt Verfassungsschutz und auch Polizei und sowas mithören können. Das hat ganz viele problematische Aspekte. Beim Verfassungsschutz ist das Besondere, dass der gar nicht so viel erzählen muss, was er tut. Und wenn er was erzählt, dann auch nur im Geheimen, also nicht öffentlich. Und der Verfassungsschutz darf auch Dinge tun, wenn er nur Vermutungen hat. Polizei, andere Sicherheitsbehörden dürfen immer nur auch bestimmte Überwachungsinstrumente einsetzen bei konkretem Verdacht. Im Verfassungsschutz ist das so, dass da auch eine Vermutung reicht. Und das macht es natürlich sehr problematisch, weil die Mittel, die durch so einen Trojaner, also die Eingriffsmöglichkeiten in das persönliche Leben eines Menschen, die sind halt massiv. Und das ist halt das, die riesengroße Gefahr. Also es ist, man ist sich einfach, man kann sich nicht mehr sicher sein, weil das Problem auch ist, die Technik, so einen Trojaner aufzuspielen, muss ja vorhanden sein. Und das heißt, der Anspruch, der eigentlich besteht von dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zum Beispiel, die dafür zuständig sind, dass die Kommunikation in deutschen Netzen sicher sind, die dazu Empfehlungen geben, die hören an einer bestimmten Stelle auf oder müssten sie aufhören, für Sicherheit zu sorgen, weil sonst würden sie ihren eigenen anderen Dienst halt behindern, der dann nicht mehr auf die Smartphones kommen könnte. Und das macht die ganze Thematik dieser digitalen Überwachung halt so problematisch, dass die Behörden sich theoretisch gegenseitig das Leben schwer machen müssten, was sie aber dann wahrscheinlich im Endeffekt nicht tun. Sprich, man lässt halt die ein oder andere Sicherheitslücke ungefixt, damit der andere Dienst die Möglichkeit hat zu überwachen. Das darf nicht sein. Wir haben ja in unserem Wahlprogramm in Nordrhein-Westfalen auch stehen, dass wir das Landesamt für Verfassungsschutz hier in NRW auch eigentlich schließen oder abschaffen wollen. Häufig höre ich, wenn ich sowas sage, ja, aber die machen doch auch Gutes, die beobachten Teile der AfD und die machen was gegen Nazis. Das ist dann manchmal so ein bisschen schwer zu argumentieren. Was sage ich diesen Menschen? Ja, das ist schon ein problematische, auf der anderen Seite aber auch wiederum einfache Geschichte. Wir haben den Verfassungsschutz, ich kann jetzt genau das Gründungsdatum nicht genau nennen, aber es ist schon einige Jahrzehnte her. Ich glaube, da hat sich über die Jahre und Jahrzehnte halt eine Arbeitsweise entwickelt und ein System entwickelt, was dringend massiv reformiert werden muss. Ich erinnere vor allen Dingen daran, da gab es noch nicht allzu lange her einen Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz mit dem Namen Maaßen, der heute in die ziemlich weit konservative, um nicht zu sagen rechte Ecke, ruhig gestellt werden kann, so wie er sich äußert, muss er sich das zurechnen lassen. Und wenn so ein Mensch mit diesen Gedanken lange Jahre Präsident dieses Dienstes war, der im Geheimen arbeitet, dann stimmt da, dann kann da was nicht stimmen, dann ist das nicht in Ordnung, dann muss da mal richtig aufgeräumt werden. Und dann, wenn wir dann dafür eintreten, den Verfassungsschutz abzuschaffen, heißt das ja nicht, dass es nicht noch Gremien geben sollte, die sich tatsächlich um den Schutz unserer Verfassung, sprich darum kümmern, welche Gruppen, welche Aktivitäten entwickeln, um hier gegebenenfalls einen Systemumsturz herbeizuführen. Darum geht es ja auch im Verfassungsschutz. Das heißt, da kann man neues oder da sollte man ein neues System entwickeln, aber es geht halt darum, das Bestehende mal radikal aufzulösen. Du bist auch aktiv in dem Bündnis gegen das geplante Versammlungsgesetz in NRW, was ja die Piraten auch mit unterstützen. Die Demo haben wir jetzt am Samstag, aber das Gespräch wird ja wahrscheinlich etwas später erst online gehen. Allerdings wird sich diese ganze Gesetzgebung ja voraussichtlich noch bis September hinziehen. Von daher, was ist das Schlechte an dem Versammlungsgesetz? Also warum sind wir dagegen? Also das ist eine lange Liste. Ich versuche das mal ganz kurz zu machen, weil die Menschen fragen sich ja immer, wir haben bis jetzt kein Gesetz, dann brauchen wir vielleicht eins. Nein, das ist nicht der Fall, weil wir haben natürlich ein Gesetz, auch wenn Nordrhein-Westfalen noch keins hat. Es ist immer so, dass ein Bundesgesetz gilt, sofern es zu einer bestimmten Regelungslücke in Anführungsstrichen oder zu einem bestimmten Vorgang kein Landesgesetz gibt. Und das ist in diesem Fall der Fall. Es gibt also ein Bundesversammlungsgesetz, das ist schon sehr alt und ist über die Jahre, wie das halt häufig bei Gesetzen so sind, die mit dem Thema Freiheit und Freiheit des Einzelnen in Abgrenzung zu Interessen einer Mehrheit und so weiter haben, Schutz des Einzelnen, Schutz von Minderheiten. Da waren viele Gerichte dabei, Urteile zu sprechen, wie einzelne Passagen auszulegen sind. Und das ist inzwischen mit dem Bundesversammlungsgesetz der Fall. Da gibt es also weitreichende Rechtsprechung, was Versammlungsteilnehmern und Versammlungen erlaubt sein muss. Und das ist relativ viel, weil wir haben halt dieses Grundrecht, Grundgesetz festgeschrieben auf Versammlungsfreiheit. Und das missfällt im Kern der nordrhein-westfälischen Landesregierung. Wir alle wissen und erinnern uns halt an das letzte bzw. vorletzte Jahr Klimaproteste in Bonn und so weiter. Und dieses nordrhein-westfälische Versammlungsgesetz behauptet jetzt von sich, auch für Versammlungsfreiheit zu sorgen, tut aber genau das Gegenteil. Es stellt zum Beispiel die Polizei als Ordnungsbehörde nahezu den Versammlungsanmeldern gleich. Das heißt, man muss sich genehmigen lassen. Man muss ganz viel durch die Polizei, mit der Polizei absprechen und sich, in Anführungsstrichen genehmigen lassen. Man, das alte, nach dem alten Recht ist eigentlich von Gesetzen, auch von höchster Stelle, Verfassungsgericht gesagt, die Versammlungsteilnehmer, die Versammlung steht oben, sie nehmen ihre Grundrechte wahr und die Polizei hat Versammlungen zu ermöglichen. Das dreht das Versammlungsgesetz in NRW in gewisser Weise um. Da muss sich die Versammlung viel stärker nach den Auflagen der Polizei richten. Das ist ein Kern dabei. Dann hat es noch viele weitere Aspekte. Ich glaube, das wird aber ein bisschen ausufern, jetzt das hier alles auszuführen. Und es ist völlig richtig, dass das Gesetz nach der Sommerpause weiter beraten wird, und zwar kurz vor der Bundestagswahl. Und da gibt es sicherlich noch eine Menge Gelegenheit, nicht nur noch ein Interview zu führen, sondern vor allen Dingen auch noch eine Demonstration zu machen, was wir hoffentlich tun werden. Das hoffe ich auch. Und wir müssen Wind machen, damit das bekannter wird, was da so im Einzelnen in dem Gesetz steht und verändert werden soll. Von daher mache ich gerne noch mal ein Interview mit dir an anderer Stelle dazu. Freue mich aber, dass das heute geklappt hat und wünsche dir viel Erfolg. Ja, danke, dass du dir die Mühe machst, die Fragen zu stellen, und freue mich auf das nächste Mal.